Warum sich die Damen die Nasen abschneiden hier in Spanien, weiß ich nicht, aber viele machen das von den Oberschichtfrauen. Die hat gesagt, unsere Partei ist transparent, sauber und alles ist in Ordnung. Und jetzt, wie hat die Partei reagiert? Ja, wie immer, wie die drei Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen. Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No, Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder 91.4 FM. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium. Wir machen ein anderes Radio, wir bringen eine andere Musik. Wir sorgen für klare Töne und gute Worte und für gute Töne und klare Worte auch. Wir zeigen Hintergründe, wir mischen die Sprachen. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Samstag, der 2. Februar 2013. Wenn uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 317 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, wie immer, Detlef Jeskatz. Jo. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll, hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Contrabanda 91.4 FM. Wunderschöner Elektropop vom Jeans-Team Berliner Meer. Hören wir mal, was Merkel Gauck uns empfehlen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Zwei ehemalige Ostler, Joachim Gauck und Angela Merkel. Löhne senken, Sozialleistungen kürzen, Leute entlassen. Das haben sie vielleicht nicht in ihrer Kindheit gelernt, aber später dann, ganz schnell, sobald die Mauer weg war. War das angesagt, Löhne kürzen. Wir werden heute im Laufe der Sendung auf diese sozialen Gemeinheiten, Fiesheiten dieser Herrschaften näher eingehen. Heute auf dem Programm auch der Korruptionssumpf hier in Spanien. Der schlägt jeden Tag fast neue Blüten. Man möchte sich am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und also die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, nicht reflexiv. Und schreien, sich vor die Parteizentralen stellen, vor das Regierungsgebäude und diese Herrschaften wegschreien. Es stinkt zum Himmel. Weiterhin heute auf dem Programm die letzte Woche versprochene Theaterkritik des Stücks Adresa Desconeguda, Adresse unbekannt, hier im Teatre Via Ruel zu sehen. Ein tolles Stück, ich werde es nachher ausführlich besprechen. Und natürlich gegen 11 Uhr den Katastrophenblock und jede Menge Musik und Kultur. Jo. Banda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. We'll be right back. El año pasado confesaba que entraba seguro, pero con eso se acabó la seguridad. Ahora todo eran sonrisas forzadas y cuando los fotógrafos les pedían. Rajoy spricht Englisch, Achtung. De alguna manera, Mariano Rajoy necesita urgentemente clases de inglés. Y sí, a partir de los 50 se puede aprender. Por supuesto. Todo se trata de las ganas, entusiasmo. Porque Rajoy viene de una generación en la que se estudiaba francés. Yo quería preguntarle si habla usted inglés. No. No hablo inglés. Y por eso, para aprender inglés, lo mejor sería la inmersión. Sería interesante pasar una temporada. Thema Rajoy, guten Morgen Werner. Hallo, wie geht's? Guten Morgen, mir geht's. Moment, Mikrotest machen wir heute offen. Augenblick, jetzt. Mir geht's ausgezeichnet heute, gerade wegen dieser Menschen, den du gerade erwähnt hast. Ja. Normalerweise, ist ein Musterbeispiel. Normalerweise Rajoy oder alle, wie diese Politiker da heißen, wenn da einer den Mund aufmacht, dann geht es darum, die Ohren zuzuhalten oder wegzuhören oder was anderes zu machen. Aber heute ist es anders. Also heute werde ich mir den Gefallen tun und mir das reinziehen, was dieser Typ dann jetzt bald sagen wird. Oder sprechen wir da nachher drüber, okay? Ja, gut. Wir hatten eingangs vermerkt, Spanien versinkt mittlerweile im Sumpf einer unglaublichen Korruption. Eine Korruption, die schon seit Jahrzehnten schwelt und brodelt und untergründig immer da ist. Richter, die die Korruptionsfälle untersucht haben, wurden von ihrem Amt enthoben oder beiseite geschafft auf eine andere Weise. Das heißt, Richter wurden einfach weggedrängt. Ihnen wurden die Fälle aus der Hand geschlagen, aus der Hand genommen, buchstäblich an von der Partei gekaufte Richter übergeben und die haben die ganzen Akten dann geschlossen und haben natürlich nie etwas festgestellt. Es wurde sogar ein Fall damals so spektakulär und so himmelschreiend an der Öffentlichkeit bekannt, dass man sich heute noch fragt, wie kann so etwas passieren in einem Land, das sich offiziell Demokratie nennt. Es ging um den Richter Garzón, der in einem Fall wegen illegaler Parteienfinanzierung, Korruption, Unterschlagung, Verschwendung öffentlicher Steuermittel und vielen anderen Delikten ermittelt hat. Dieser Richter wurde aus seinem Amt praktisch gejagt von einer Richterklique, von einer neofrankistischen Richterklique, die ihn hasst. Dieser Richter wurde praktisch seines Amtes enthoben. Das ist Spanien. Nun kommt der ganze Sumpf auf eine andere Art wieder an die Oberfläche. Und vielleicht, bevor wir in die Einzelheiten gehen, sprechen wir einmal kurz über die Fakten. Gucken wir einmal, was da überhaupt passiert ist. Schwarze Kassen. Gelder für Parteifunktionäre und Sonderzahlungen an Ministerpräsident Rajoy. Nach einem Bericht der Tageszeitung El País steht Spaniens Regierung unter Korruptionsverdacht. Die Opposition verlangt Aufklärung und fordert Rajoys Rücktritt. Sollten die Vorwürfe stimmen? Er will sich morgen äußern. Also nicht heute, sondern morgen. Dieser Mann, der einen Blick hat, als hätte er zu viel Rinderwahnfleisch gegessen, der sich so frech und unverschämt immer vor die Kameras stellt und mit einer unglaublichen Mischung aus Arroganz und Ignoranz vorgestanzte Phrasen von sich gibt. Dieser Mann hat also, ja, offensichtlich Briefumschläge voller Geldscheine in die Tasche gesteckt bekommen. Schwarze Kassen, gefüllt mit Spenden, vor allem von, ja, wovon wohl in Spanien? Von Bauunternehmen. Regelmäßig unversteuerte Zahlungen an die Führungsklique der Partei. 25.000 Euro jährlich an den heutigen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Wenn das kein Korruptionsverdacht ist, dann frage ich mich, was denn? Sie stellen sich natürlich hin vor die Presse, diese unsägliche Dame mit der abgeschnittenen Nase, die Präsidentin ist. Warum sich die Damen die Nasen abschneiden hier in Spanien, weiß ich nicht, aber viele machen das von den Oberschichtfrauen. Die hat gesagt, unsere Partei ist transparent, sauber und alles ist in Ordnung. Nach so einem Schmutz, der da an die Oberfläche kommt, sich so hinzustellen, ist auch eine Leistung. Die Zeitung El País beruft sich in ihren Berichten auf handschriftlich geführte Kassenbücher, in die sie Einblick erhalten habe, und die Opposition nimmt den Regierungschef natürlich unter Feuer. Der Parteichef der Sozialisten, eine andere Jammergestalt, das muss man in Klammern sagen, Alfredo Pérez Rubalcaba, lange Jahre in der Regierung gewesen als Innenminister, und klagt jetzt, wie alle Sozialdemokraten, wenn sie an der Macht sind, machen sie rechte Politik, wenn sie in der Opposition sind, schimpfen und klagen sie gegen das, was sie ein paar Jahre vorher selber gemacht haben. Dieser Mann verlangte also, er muss antworten, denn es betrifft ihn direkt. Es geht um ganz einfache Fragen. Hat er diese Zahlungen erhalten, ja oder nein? Noch weiter ging Cayo Lara, Generalsekretär der Vereinigten Linken, Izquierda Unida. Wenn stimmt, was die Medien schreiben, muss Herr Rajoy zurücktreten und vorgezogene Neuwahlen ausschreiben. Es kam auch zu Demos. Vorgestern Nacht, abends, versammelten sich viele hundert Demonstranten vor dem Parteisitz der sogenannten PP, der Partido Popular, das ist hier die Rechtspartei, gespickt übrigens mit Neofrankisten und Rechtsradikalen. Diese Partei, wie gesagt, ist an der Macht, ist an der Regierung. Sie hat leider die absolute Mehrheit. Und wie kaum eine andere Partei, vielleicht hat sie diese Tatsache interpretiert als Selbstbedienungsladen. Sie fangen an, Gesetze zu kippen, die seit Jahren und seit Jahrzehnten den sozialen Frieden garantiert haben. Gesetze werden mit einem Federstrich vom Tisch gewischt. Es werden Privatisierungsprogramme eingeleitet, die kann man nur noch als Amoklauf bezeichnen. Und es ist also ein Jammer, was hier in diesem Land passiert. Ja, also das finde ich auch das genau das Wort, ne? Selbstbedienungsladen. Das sind diese Leute, diese Klicken, die an der Macht sind, die betrachten Spanien wirklich als ihren eigenen Hinterhof, wo sie machen können, was sie wollen, schalten und walten ohne jede Kontrolle. Sich bereichern, ihre eigene politische Klasse zu bereichern. Und irgendwie, man wusste es ja immer schon, ja, es ist ja offensichtlich für den, der sich auch nur ein bisschen informiert, ne? Aber doch bist du wieder dann ganz baff, ja, wenn jetzt solche Einzelheiten rauskommen, ja. Das ist unglaublich. Also, wenn es auch schwarz auf weiß, 20 Jahre lang von 1990 bis 2008, ne, gab es also offenbar eine geheime, parallele Buchhaltung da innerhalb dieser Partei, wo dann die Schatzmeister so mindestens zwei handschriftlich Notizen machen, Eingänge, Ausgänge, woher kommt das Geld, an wen geht's, ja. Und woher kommt's? Also du hast es ja vorher gesagt, ne? Gelder überwiegend von illegalen Spenden, muss man sagen, illegal, von Baufirmen, die eben als Gegenleistung für genehmigte Immobilienprojekte, ne? Bestechung, ganz klar, ja. Illegal, oder? Muss man kurz erklären, Werner, eine kleine Klammer. Ja. Illegal heißt, die Parteien dürfen natürlich Gelder entgegennehmen, aber nicht von Kreisen und von Unternehmen, die selber an öffentlichen Ausschreibungen sich beteiligen, dann ist das eigentlich ein anderes Wort für Bestechung. Und illegal auch deshalb, weil es gibt Maximalsätze, die jährlich nicht überschritten werden dürfen. Das waren bis 2008 oder 2009 waren es 600.000. Glaube ich, jetzt ist es raufgesetzt worden auf 100.000, auf 1 Million. Und noch ein Delikt, Steuerhinterziehung. Wenn Sie schon Gelder nehmen, müssten Sie die Gelder auch noch versteuern. Das ist ein dreifaches Delikt. Genau, damit das nicht passiert, hat man das versteckt in einer parallelen Buchhaltung. Und die Ausgabenseite sind dann wirklich die Crème de la Crème von dieser PP, von dieser sogenannten Volkspartei, und praktisch alle Namen, die irgendwann mal wichtig waren in den letzten 15, 20 Jahren, stehen da drin als Empfänger von monatlich, das können dann gewesen sein zwischen 5.000 oder 15.000 Euro, früher noch in Peseten, ungefähr die gleichen Beträge, oder ja, also Rajoy selber auch unter vielen, vielen anderen. Überraschenderweise die einzigen Namen, die bis jetzt noch nicht aufgetaucht sind, sind José María Aznar und die neue Vizepräsidentin da, Soraya Sáenz de Santa Maria, aber die hatte eben die Gnade der späten Geburt, die einfach vom Alter her kam, die noch nicht in Frage, in Versuchung geführt zu werden. Das sind die Leute, die bis jetzt, und auch Esperanza Aguirre, ja, ist bis jetzt auch noch nicht aufgetaucht. Aber gut, alle, praktisch alle anderen, ja, ne? Und jetzt, wie hat die Partei reagiert? Ja, wie immer, wie die drei Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen. Und dann volltönende Kundgebung wie, wir haben nichts zu verbergen, unsere Buchhaltung ist transparent, ne? Also alles abstreiten und jetzt wieder Auflage der Verschwörungstheorie, also damit hat es ja alles angefangen im Grunde vor 4 Jahren mit dem Fall Gürtel da ist zum ersten Mal im breiten Publikum der Name Bárcenas, dieser Schatzmeister, bekannt geworden. Und wie gesagt, dann haben sie ja diesen Gaston abgesägt und damals ging es im Grunde um das Gleiche, nur war da eben die PP von Valencia betroffen. Aber die Reaktion von der Partei war genau die gleiche wie heute. Ja? Alles abstreiten und zu sagen, es handelt sich hier nicht um eine Angelegenheit, una trama, der PP, es handelt sich um eine Trama gegen die PP, also eine Verschwörung gegen uns. Und jetzt genau das Gleiche wird jetzt wieder gesagt, ne? Obwohl schon einige, muss man auch sagen, von den Empfängern jetzt inzwischen schon zugegeben haben, dass es stimmt. Ja? Und jetzt werden interne und externe Prüfungsfirmen eingesetzt, die sollen dann das alles überprüfen und so weiter. Also es ist wirklich unglaublich. Ja? Und natürlich werden sie die Leute, die das veröffentlicht haben, jetzt El País verklagen. Und Aznar persönlich wird auch klagen, obwohl er gar nicht auftaucht und angeschuldigt wird in Listen. Noch nicht. Die haben gesagt, er sei derjenige gewesen, der sich dieses System überhaupt ausgedacht hat. Ja, also das halte ich aber für ausgeschlossen. Dazu wäre da ist er, glaube ich, gar nicht in der Lage. Das ist nicht auf seiner Höhe, allein vom Geistigen. Aber das sind diese Schweine, die uns regieren. Ja? Und diese Typen, die erzählen uns dann, wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Und Steuern erhöhen. Sie erhöhen uns die Steuern. Sie natürlich uns. Ja? Ja. Diese Typen wollen uns auf Linie. Steuern erhöhen und jedem Pfennig wird nachgejagt. Ich kenne also Fälle, wo Leute, Personen, eine kleine Steuerschuld haben und die werden wirklich gnadenlos verfolgt, um Pfennige. Und diese Leute kassieren in Briefumschlägen Schwarzgeld an allem, was Anstand ist, vorbei, stellen sich dann noch dreist vor die Kamera und feixen und beißen um sich, wenn ein Journalist es wagt, überhaupt eine kritische Frage zu stellen. Das ist übrigens auch hier in Spanien ein Phänomen. Die Pressekonferenzen mit Politikern sind eigentlich wie in Diktaturen, sind Beschallungskonferenzen. Die Diktatoren sprechen und die Journalisten müssen duldsam zuhören und demütig praktisch die Hüte ziehen vor ihrer Herrschaft und dürfen überhaupt keine kritischen Fragen stellen. Das ist eigentlich unglaublich. Soweit ist es gekommen. Aber die vierte Macht funktioniert. Bringen wir vielleicht noch ein paar Informationen, ein paar Hintergründe, was da eigentlich los ist, was im Moment, wie der Stand der Ermittlungen ist und wie das juristisch eigentlich weitergehen soll und welche Wellen das hier in Spanien überhaupt schlägt, das ganze Theater. Weil jetzt sind zwei Dinge eigentlich gefragt. Und zwar müssten jetzt alle legalen, demokratischen, parlamentarischen und zivilrechtlichen Mechanismen in Gang gesetzt werden, um diese verbrecherische Clique aus ihren Ämtern sich zu jagen, sie festzunehmen, sie zu zwingen, die Gelder zurückzuzahlen, die gestohlenen Gelder, und sie dementsprechend auch bestrafen. Ich sage das so naiv hier in meinem Niemandsland-Studio, in dieses Niemandsland-Mikro. Das wird alles nicht passieren, wir wissen das. Wir können nur hoffen, dass diese Leute endlich aus ihren Ämtern verschwinden und dass es doch gelingt, saubere, anständige Menschen in diese Volksvertretungen zu bringen, zu wählen und dann eine neue Politik, eine ganz neue Politik zu machen. Das ist eigentlich die Sache. Inzwischen ist die Sache ja am Punkt angekommen, ja, wo die Crispation, die Empörung der Leute dermaßen ist, dass jetzt irgendwas mal passieren muss. Also man weiß nicht, gibt es vielleicht Neuwahlen, wird er zurücktreten oder wenn nicht, was eigentlich wahrscheinlicher ist, dann ist der wird nicht zurücktreten. Trotzdem interessant zu sehen, wie sie sich da jetzt rauswenden. Ja? Mhm. Und deshalb ist eben wichtig, jetzt gerade, wo wir beide hier so locker zusammensitzen und umschwatzen, was passiert in Madrid, da trifft sich jetzt gerade das Zentralkomitee, nee, bei denen heißt es nicht Zentralkomitee, da von der PP, und jetzt sitzen die ganzen hochkarätigen PP-Politiker im Moment in Madrid zusammen, mit Rajoy natürlich, und überlegen, wie kommen wir raus aus dem Schlamassel. Wie biegen wir es hin? Und dann wird erwartet, dass Rajoy gleich im Anschluss dann nicht eine Pressekonferenz gibt, wie du gesagt hast, wo man dann gefährliche Fragen beantworten muss, sondern er wird dann eine Stellungnahme abgeben. Das muss er machen. Jetzt, er ist jetzt gezwungen, schnell zu reagieren, was normalerweise nicht seine Stärke ist. Und vor allem auch deshalb, weil er übermorgen, am Montag, muss er in Berlin antreten bei seiner Chefin da, bei der Merkel. Ja, die Weinfässer werden gezählt. Und wenn er jetzt heute nicht seine Stellung abklärt, dann wird er natürlich in Berlin dann bei der Pressekonferenz nach diesen Geschichten gefragt. Ja. Und dann kann er aber in aller Ruhe, wenn das passiert in Berlin, verweisen auf seine Stellungnahme von heute. Also ich bin wirklich gespannt, was sie sich jetzt wieder einfallen lassen, um da rauszukommen. Die haben zwei Möglichkeiten. Die holen jetzt einen anderen Dreck an die Oberfläche, der andere betrifft. Oder was Diktaturen machen, beziehungsweise andere Halbdemokratien wie hier, Pseudodemokratien. Erinnere dich, Werner, ein spektakuläres Attentat wäre jetzt das, was denen am besten in den Kram passen würde. Dann wäre praktisch die Schlagzeile weg und dann hätte man was ganz anderes. Und das befürchte ich, dass die sich jetzt eine Schweinerei ausdenken aus ihren Kloaken, aus ihren Geheimdienstkloaken, dass da jetzt in ihren Thinktanks so ein Vorschlag kommt. Irgendwo geht eine Bombe hoch. Das wäre das Beste, was ihnen jetzt passieren könnte. Und dann müssen wir, ich will es nicht an die Wand malen. Dann müssen wir wieder alle zusammenstehen. Natürlich. Und zusammenhalten gegen den äußeren Feind. Ja, ja, so etwas, ich hoffe nicht und ich möchte es wirklich nicht an die Wand malen, aber das ist die klassische Lösung solcher, sagen wir mal, halbkriminellen, halbmafiösen Pseudodiktaturen und Halbdemokratien. Das sind Lösungen, die da kommen können. Falls das nicht passiert, haben Sie viele andere Mittel noch zur Verfügung, um erstmal mit Dreck um sich zu werfen in jede Richtung. Und natürlich auch Einschüchterung und andere Gemeinheiten. Auf legalem Wege, glaube ich, ist da nichts mehr zu machen. Die Sache ist zu drastisch, zu offen. Jeder hat diese gelb angestrichenen, mit Marker handgeschriebenen Einträge gesehen. Die lassen sich einfach nicht mehr aus der Welt reden. Da können die noch so viel klagen gegen El País. Wir haben uns ja alle die Zeitung gekauft. Die Kioske waren leergefegt. Die El País war überall ausverkauft. Vorgestern und am Mittwoch. Und das ist wirklich ein Ding. Und ja, wir hoffen also, dass das etwas nützt. Wie gesagt, eine konzertierte Aktion aus vielen Kräften, aus vielen demokratischen Mechanismen müsste jetzt in Gang gesetzt werden, um diesem Spuk, diesem Albtraum eigentlich jetzt ein Ende zu machen. Weil wenn man diese Leute jetzt weiterlässt, wenn die da rauskommen, dann gehen sie noch gestärkter hervor. Das ist wie man nach der Lehman Brothers Krise, nach dem Skandal. Man hat die da in Ruhe gelassen, man hat diese ganzen Betrüger in ihren Ämtern gelassen, bis auf ein paar kleine, die wurden entlassen, und die haben weitergemacht. Noch dreister und noch frecher. Und damit muss man rechnen. Wenn man die jetzt nicht wegkriegt, dann werden die noch kecker und noch bösartiger und noch räuberischer und nehmen sich noch mehr. Ganz einfach. Pikant ist die Sache auch deshalb besonders pikant, weil jetzt gerade diese Woche die Herren mit den schwarzen Anzügen hier in Madrid sind, nämlich vom Internationalen Währungsfonds, von der Euro-Kommission, von der Europäischen Zentralbank, und die sind gerade dabei am Überprüfen, ob also Spanien wirklich seinen Verpflichtungen nachkommt, wie weit die Reformen gediehen sind, und dass diese Leute das jetzt hautnah mitkriegen, diese Geschichte, das finde ich ja besonders schön. Ja, das sollen sie jetzt mal, die Herren von der PP, uns erzählen, ob nicht solche Geschichten das Ansehen von Spanien, wie sie immer sagen, im Ausland schädigt, da werden die Märkte sind beunruhigt und so. Warum? Wenn es dauernd Demonstrationen gibt, wenn es Streiks gibt und so. Also ich glaube, die Märkte werden dann viel misstrauischer, wenn sie mitkriegen, was für Schweine hier an der Regierung sitzen. Ich möchte dazu noch sagen, die Märkte bestehen ja selber aus solchen Leuten. Das heißt, die werden sich dann wundern, wie toll und auf welchen Ebenen doch der Diebstahl, der organisierte Diebstahl funktioniert. Wie gesagt, Spanien erschüttert. Rajoy versinkt im Sumpf. Das sind Schlagzeilen aus der internationalen Presse, aus der nationalen Presse hier auch. Die nicht abreißende Serie von Korruptionsskandalen um die spanische Regierungspartei, Rechtspartei Partido Popular, hat jetzt die obersten Ränge der Regierung in Madrid erreicht. Nachdem die Tageszeitung El País am Donnerstag handschriftliche Notizen des früheren PP-Schatzmeisters Luis Bárcenas veröffentlicht hatte, aus denen nicht offiziell dokumentierte Zahlungen an führende Parteivertreter hervorgehen, demonstrierten am Donnerstagabend hunderte Menschen vor dem Sitz der Organisation und forderten den Rücktritt der Regierung und der Parteispitze. Am Freitag legte die Vereinigte Linke Izquierda Unida im Parlament ein Antikorruptionsgesetz vor. Zudem erstattete das Bündnis Strafanzeige gegen Partei- und Regierungschef Mariano Rajoy und andere Politiker. Linkenchef Cayo Lara erinnerte daran, dass er bereits vor Wochen gewarnt habe, dass die seit Mitte Januar kursierenden Berichte über Unstimmigkeiten in der Buchführung der PP eine tickende Zeitbombe seien. Nun sei diese Bombe explodiert, sagte Lara und forderte Rajoy zum Amtsverzicht und zu Neuwahlen auf. Die von El País dokumentierten handschriftlichen Buchungen belegen nach Einschätzung der Zeitung, dass zumindest zwischen 1990 und 2009 unter den Schatzmeistern Álvaro Lapuerta und Luis Bárcenas nicht offiziell verzeichnete Zahlungen an führende Parteifunktionäre geflossen sind. So soll der heutige Regierungschef Mariano Rajoy seit 1997 jährlich mehr als 25.000 Euro erhalten haben. Die Gelder stammen dem Blatt zufolge aus regelmäßigen Spenden von Unternehmen, vor allem aus der Baubranche. Wie auch Bárcenas seien mindestens drei dieser Wohltäter schon in die Gürtelaffäre verwickelt gewesen. In diesem Anfang 2009 bekannt gewordenen Skandal ging es um Schmiergeldzahlungen des Unternehmers Francisco Correa, daher auch der Name Gürtel, Correa Transmissionsriemen, an hochrangige PP-Vertreter, unter ihnen der damalige Regierungschef der autonomen Region Valencia, Francisco Camps. Die Ermittlungen sind noch immer nicht abgeschlossen. Nach mehr als drei Jahren Haft wurde Correa Mitte 2012 gegen Zahlung von 200.000 Euro Kaution unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Am 23. Januar berichtete El País nun, dass die Polizei ein Tonband untersuchte, auf dem jemand einräumt, Bárcenas in den 90er Jahren mit mehr als einer Milliarde Peseten, das sind rund 6 Millionen Euro, geschmiert zu haben. Die Ermittler vermuten, dass die Stimme Correa gehört. Die Aufnahme war offenbar erst jetzt unter den Dokumenten des früheren PP-Stadtrats von Majadahonda, ein gewisser José Luis Peñas, entdeckt worden, dessen Strafanzeige gegen die eigenen Parteifreunde, die Gürtelaffäre ins Rollen gebracht hatte. Die Bezeichnung Gürtel war in Anspielung auf die deutsche Übersetzung des Namens Correa zunächst das Codewort der Polizei für den Fall gewesen und wurde später von den spanischen Medien aufgegriffen. Bárcenas war zudem Mitte Januar in die Schlagzeilen geraten, als bekannt wurde, dass er auf einem Schweizer Bankkonto 22 Millionen Euro gehortet hatte, deren Herkunft er nicht nachweisen konnte. Wo kommen die auch her? 22 Millionen Euro? Ja, keine Ahnung, die sind auf meinem Konto, irgendwie sind die da hingekommen. Gegenüber Bankprüfern hatte er Medienberichten zufolge erklärt, sie stammten aus Immobiliengeschäften, die er aber nicht näher bezeichnen konnte. Auch gut. In der PP wusste man von solchen Parallelaktivitäten neben der Arbeit für die Partei angeblich nichts. Trotzdem stellte sich die Generalsekretärin der Volkspartei, eine gewisse Maria Dolores Cospedal, am Donnerstag dieser Woche in Madrid vor ihre unter Druck geratenen Parteifreunde. Die Buchhaltung ihrer Organisation sei einheitlich transparent, sauber sowie dem Rechnungshof zugänglich. Man habe nichts zu verbergen. Bezahlte Funktionäre erhielten ihr Gehalt monatlich per Banküberweisung. Andere Zahlungen außerhalb der Legalität gäbe es nicht. Man werde sich nun jedoch zunächst einer internen und, wie Werner gerade gesagt hat, einer externen Buchprüfung unterwerfen. Die Ergebnisse würden in Kürze bekannt gegeben. Zugleich kündigte die Partei juristische Schritte gegen die Berichte an, da diese eine Beleidigung der gesamten Mitgliedschaft seien. Es besteht kein Zweifel, dass die einzige Absicht hinter dieser vorgegebenen Information ist, der PP, ihren Führern und speziell dem Präsidenten der Regierung zu schaden, so Cospedal. Andere Mitglieder der PP sind sich offenbar da nicht so sicher. Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte einen namentlich nicht genannten Vertreter der Partei mit den Worten: Das sieht wie Bestechung aus. Sollten die Dokumente echt sein, seien sie sehr belastend. Bereits vor Bekanntwerden des jüngsten Skandals war die PP in den Umfragen abgestürzt. Wenig mehr als ein Jahr nach den Parlamentswahlen vom November 2011. Als sie knapp 45% der Stimmen erreichen konnte, lag sie Anfang Januar nur noch bei unter 30%. Das wäre ihr schlechtestes Ergebnis seit 1989, als die von Eliten der Franco-Diktatur gegründete Partei noch Alianza Popular, AP, hieß und von einem früheren Minister des Regimes geführt wurde. Einem früheren Minister, den die Spanier und die Opfer des Franquismus sehr gut in Erinnerung haben. Ein Mann, dessen Hände mit Blut befleckt waren. Der ist vor ein paar Jahren zu seinem Chef gegangen, in die Hölle, zu Franco. Fraga Iribarne, ein ungeheurer Dinosaurier des Frankismus. Ja, noch zu dem, was du gerade da zitiert hast, die Cospedal, ne? Das ist ja die starke Frau im Apparat, in der Partei. Und wenn die jetzt als Beispiel dafür sagt, warum die Buchhaltung der PP transparent ist, sagt, das wird ja jedes Jahr dem Rechnungshof vorgelegt. Ja. Also das ist schon deshalb eine Frechheit, sowas zu sagen, weil jeder weiß, dieser Rechnungshof, der tritt, weiß ich, 3-4 Mal im Jahr zusammen. Das sind alles alte Männer zwischen 70 und 80 Jahren und die bearbeiten im Moment Dinge, die ihnen vor 5 Jahren vorgelegt wurden. Ja. So funktioniert ja der Rechnungshof. Und bestehen auch zum Teil aus Leuten, die selber in diesem Sumpf vielleicht nicht verwickelt sind, aber zumindest ein wohlwollendes Auge auf ihre eigene Partei haben. Parteileute, stramme Parteimänner. Und insofern ist das auch eine Farce mit diesem Rechnungshof, natürlich. Ja, also haben wir ja letzte Woche schon gesagt, fast jeden Tag jetzt ein neuer Fall. Jetzt ist das gerade seit 3 Tagen publik. Jetzt kommt wieder raus, dass die Gesundheitsministerin auch was abgekriegt hat. Und zwar schon damals, vor 4 Jahren, bei dem Gürtelskandal, wo ihr dann Reisen ins Ausland bezahlt wurden, ihr und ihrem Mann, dass ihr Geschenke bekommen habt, ähnlich wie Rita Barbera von Louis Vuitton, teure Taschen und solche Geschichten. Ja. Das sind unsere Parteien. Aber sag mal, sind wir überhaupt gerecht, wenn wir jetzt da nur so auf die PP einhauen? Ich meine, hier in Katalonien sieht es doch genau gleich aus. Natürlich. Ne? Oder bei den Sozialisten, mein Gott, was waren da für Affären? In den 80ern, der Bruder von Alfonso Guerra, dem Parteisekretär unter Felipe González, da liefen miese Baugeschäfte und Bestechungen und dubiose Ausschreibungen und so weiter. Die Idee mit dem jetzt einen großen Pakt gegen die Korruption auszuhandeln zwischen allen Parteien, damit es nicht mehr vorkommt. Und auch die Idee mit dem Rechnungshof, er hat ja noch vor der Cospedal der Rubalcaba gesagt, von Sozialisten, ja, der aus dem gleichen Grund natürlich, ne, weil die natürlich genauso Geschichten machen und genauso Dreck am Stecken haben, ne, wie, also, fällt mir jetzt vielleicht, Werner, gibt es einen kleinen Unterschied zwischen PP und den Sozialisten hier. Ist ähnlich wie in Deutschland, die CDU und die SPD. Die einen sind das organisierte Verbrechen, die CDU und die PP, und die Sozialisten sind das unorganisierte Verbrechen. Und das ist wohl der kleine Unterschied. Aber die sind auch organisiert, aber sie tun es nicht so gerne wie die anderen. Nee, aber weil wir... Doch, muss ich nachher rausschneiden im Podcast. Weil wir doch vor einer Woche da geredet hatten, auch noch als kurze Meldung aus Indien, wo die Arbeiter dann ihren Arbeitgeber und seine Frau verbrannt haben und hinterher das geröstete Fleisch gegessen haben. Also es riecht ja auch hier immer mehr nach verbranntem Menschenfleisch. Ne? Jetzt ist der letzte Fall, was Convergencia hier ist, in Lloret, das kennt ja jeder Deutsche, das ist so ähnlich bekannt wie Mallorca. Lloret de Mar. Lloret de Mar. Lloret, Lloret, Lloret, Lloret de Mar. Da kommt jetzt raus, dass der Ex-Bürgermeister, der war immerhin 7, 8 Jahre Bürgermeister bis zum Jahre 2011, ein gewisser Javier Crespo von Convergencia y Unió, von der Regierungspartei in Katalonien, dass der, wo er Bürgermeister war, Zehntausende von Euro der russischen Mafia Steuererlass gegeben hat, damit die ihre Geschäfte besser betreiben können. Verhaftet wurde jetzt auch der Präsident vom Hockey-Club wegen Geldwäsche. Die alle hingen die zusammen mit so einem russischen dynamischen Jungunternehmer, Petrov heißt der. Und der hat vor Jahren angefangen mit so einem kleinen Laden auf der Straße, Churreria, wo er so Zeug verkauft hat. Aber heute hat er Tankstellen, Restaurants, Immobilienfonds und ist eben der Sponsor von diesem Hockeyclub. Und interessanterweise die Vizepräsidentin von dem ist der die Frau davon ist die vom Ex-Bürgermeister. Und also dieser Typ, dieser russische Mafia-Chef, der hatte übrigens auch noch dann Kalaschnikow zu Hause im Schlafzimmer, hat die Polizei gefunden, der dann natürlich auch wie alle hier konnten auf den Seychellen und auf den Jungferninseln. Und jetzt passiert Folgendes, der Ex-Bürgermeister wird also angeschuldigt und jetzt sein Nachfolger, das ist natürlich von der gleichen Partei, von CIU, der sagt natürlich als Stellungnahme, er würde für seinen Vorgänger die Hand ins Feuer legen. Ja? Was soll er machen? Deshalb riecht es nach verbranntem Menschenfleisch. Ne? Vor ein paar Wochen war hier Oriol Pujol, der Generalsekretär von der gleichen Partei, der Sohn von dem früheren Ministerpräsidenten Jordi Pujol, der hat auch gesagt, den gleichen Satz vor ein paar Wochen, wo sein Bruder Jordi also auch angeschuldigt wurde wegen Korruption, hat er gesagt, er würde für seinen Bruder auch die Hand ins Feuer legen. Und dann sagt er noch einen kleinen interessanten Zusatz. Auch wenn ich mich dabei verbrenne. Findest du das nicht toll? Ja? Ja, das ist ein Hammer. Ja, so sieht's aus. Jo, meine Damen und Herren, wir könnten jetzt noch stundenlang einen Korruptionsskandal nach dem anderen aufzählen. Die ganze Küste ist ja gespiekt mit solchen Leuten, mit solchen ausländischen Investoren, die dann irgendwelche Bürgermeister und Stadträte kaufen und so weiter. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Niemandsland de Radio Contrabanda. makes his first speech as Chancellor in Berlin. Am 30.01.1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Man sieht die Originaldokumente, Originalaufnahmen aus der Zeit. Adolf Hitler grüßt erstmal die jubelnden Anhänger aus dem Fenster der Reichskanzlei in Berlin am 30.01. und dann hält er seine erste Rede als Reichskanzler. Machtergreifung oder Machtübergabe, müsste man sich fragen. Das, was wir da unten erleben, diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen, das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches, das ist die Krönung unserer Arbeit. Deutschland ist im Erwachen. Als Josef Goebbels, Propagandachef der NSDAP, diese Worte vor 80 Jahren schrieb, sprach am 30. Januar 1933 in die Mikrofone der Radioreporter, stand er mit Hitler und anderen Parteigrößen am Fenster der Reichskanzlei in der Berliner Wilhelmstraße. Da unten zogen paramilitärische Verbände der Sturmabteilung SA und des Stahlhelms in einem Fackelzug vorbei, um dem neuen Kanzler Hitler zuzujubeln. Der Jubel war zwar aufrichtig, aber er war von Goebbels inszeniert. Als Tag der Machtergreifung ging dieser 30. Januar in die Liste der nationalsozialistischen Ehrentage ein. Dabei hatte Hitler nicht die Macht ergriffen, wie der Ausdruck suggerieren sollte. Er hatte sie vielmehr erhalten, übergeben bekommen vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und nationalkonservativen Kräften, denen Faschisten allemal lieber waren als linke Parteien. Vor 80 Jahren ist das passiert. Dann nahm das Unheil seinen Lauf. Wir wissen, was geschehen ist. Wir wissen, was passierte. Wir werden in der zweiten Hälfte von Niemandsland auch noch auf dieses Thema Drittes Reich eingehen, wenn ich über das Theaterstück etwas berichten werde, das ich am vergangenen Samstag, man könnte sagen, das Vergnügen hatte und das Privileg hatte zu sehen. Wir gedenken hier im Niemandsland auf unsere Art an dieses katastrophale Ereignis in der deutschen Geschichte. Die Faschisten haben die Macht ergriffen. Und was dann passierte, ist bekannt. Was dann passierte, war die Zerstörung einer Welt, die Ermordung von Millionen und das Töten von Abermillionen auf den Schlachtfeldern weltweit im Zweiten Weltkrieg. Das nächste Lied widme ich dem Regierungschef. Es heißt Scheißkerl. Was hat er dir getan? Hey, du schöne Frau, du stehst auf sein Geldrausch und nicht auf sein Bierrausch. Den Hammer. Scheißkerl hat. Hey, du geile Sau, ich kauf mir ein Ferrari oder ein Dali und damit werd ich's auch. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 2. Februar 2013. Die gemischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Berlin. Weitere Anklagen gegen NSU-Helfer erwartet. Experten gehen von mehr als 3 Mitgliedern aus. Der Chef des Bundeskriminalamts, Jörg Zirke, rechnet mit weiteren Anklagen gegen Beschuldigte aus dem Umfeld des terroristischen nationalsozialistischen Untergrunds, NSU. Letztlich können nach derzeitigem Stand bis zu 12 weitere Menschen als mutmaßliche Helfer und Unterstützer vor Gericht stehen, sagte Zirke der Neuen Osnabrücker Zeitung am vergangenen Samstag. Die Beweislage für eine Verurteilung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe hat Zirke für ausreichend gehalten. Ihre Verteidiger hatten am 9. Januar einen Antrag auf Nachbesserung der Anklageschrift zurückgezogen. Die Bundesanwaltschaft wirft Zschäpe Mittäterschaft bei 10 Morden, 2 Bombenanschlägen und 15 Raubüberfällen vor, bei deren Planung sie den gleichen Anteil wie ihre Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gehabt haben soll, weil sie nach dem mutmaßlichen Selbstmord der beiden Männer die gemeinsame Wohnung in Zwickau anzündete und dabei Nachbarn gefährdete, wird ihr außerdem besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Als mutmaßliche Helfer und Unterstützer der NSU angeklagt sind bisher Ralf Wohleben, André Emminger, Holger Gerlach und Carsten S., der als Aussteiger gilt und nach 3 Monaten Untersuchungshaft Anfang 2012 in ein Zeugenschutzprogramm des Bundeskriminalamts aufgenommen wurde. Alle 4 sollen zusammen mit Zschäpe im Frühjahr in München vor Gericht gestellt werden. Die Anklage geht bisher von 3 Vollmitgliedern der NSU aus, von denen Schäpe die einzige Überlebende sei. Experten wie der Politikwissenschaftler Hajo Funke, der als Sachverständiger in den Untersuchungsausschüssen in Thüringen und Bayern auftrat, sprechen von einer größeren Gruppierung. Zitat: Es gibt klare Hinweise, dass der NSU mehr als 3 Leute angehörten, zitierten am Freitag mehrere Medien Herrn Funke. Als Beispiel nannte er im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa den Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter 2007 in Heilbronn. Mehrere Zeugen hätten damals unabhängig voneinander von der hektischen Flucht zweier männlicher Personen mit blutverschmierter Kleidung sowie von 3 weiteren Helfern berichtet. Seit 1997 sind zudem Schäpes Kontakte zum zeitweiligen NPD-Vize Jürgen Rieger aktenkundig. Nach einem Bericht der Berliner Zeitung vom Wochenende wurden Schäpe und der aus dem Thüringer Heimatschutz der Neonazi-Organisation bekannte André Kapke im Juni 1997 in einem Fahrzeug auf dem Weg ins niedersächsische Hetendorf von der Polizei kontrolliert, unterwegs zu einer Tagung im Anwesen Riegers. Bei dem 2009 verstorbenen Ex-NPD-Vize verkehrten demnach auch Neonazis der schwedischen Widerstandsgruppe, so nennen die sich. Der italienische Geheimdienst AISI übermittelte bereits 2003 dem Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, Informationen über ein Treffen europäischer Neonazis im Vorjahr im belgischen Waasmünster, bei dem von einem Netzwerk militanter Rechtsextremisten in Europa die Rede gewesen sei. In Deutschland gehe ein solches unter der Leitung Riegers geheimen Aktivitäten nach. Berlin. Der Ärztemangel auf dem Land nimmt zum Teil dramatische Ausmaße an. So hatten in der vergangenen Woche im brandenburgischen Rathenau etwa 250 Menschen mehrere Stunden in der Kälte ausharren müssen, um in einer Augenarztpraxis einen Termin zu bekommen. Die Praxis war ein halbes Jahr unbesetzt gewesen. Die neue Kassenärztin hielt ihre erste Sprechstunde und brauchte insgesamt 10 Stunden, um die Schlange abzuarbeiten. Die 2 anderen Augenärzte im Ort hatten es bisher nicht geschafft, alle Patienten zu versorgen. Thema Vernichtung von Arbeitsplätzen, Thema Löhne kürzen, Leute entlassen. Air Berlin kürzt jetzt die Gehälter. Die Fluggesellschaft Air Berlin verlangt von allen ihren Mitarbeitern einen Gehaltsverzicht als Beitrag zur Sanierung des Unternehmens. Die Beschäftigten sollen nach Vorstellungen des neuen Firmenchefs Wolfgang Prockschauer 5% ihres Bruttogehalts weniger erhalten, der Vorstand sogar 10%. Naja, denen tut's nicht weh, die haben ja Hunderttausende und Millionen. Mit diesem Gehaltsverzicht und dem angekündigten Wegfall von 900 Arbeitsplätzen will die Airline 40 Millionen Euro angeblich sparen. Ein Zehntel der Summe, die im Rahmen des Sanierungsprogramms Turbine 2013 zusammenkommen soll. Die Arbeitnehmervertreter müssen den Lohnkürzungen noch zustimmen. Tun die natürlich, wenn sie genug Verlockungen hingelegt kriegen. Derzeit sind etwa 9.300 Menschen bei Air Berlin beschäftigt. Dann Thema Frankfurter Rundschau. Die Chancen Frankfurt. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ, die insolvente Frankfurter Rundschau FR zu übernehmen, sind gestiegen. Der Mitbewerber Süddeutsche Zeitung ist nach Presseinformationen nicht länger interessiert. FAZ-Geschäftsführer Tobias Triversan sagte der Presse, es werde derzeit über mögliche Synergieeffekte mit der Frankfurter Neuen Presse, FNP, nachgedacht. FAZ und FNP sind mehrheitlich im Besitz der gemeinsamen Fazit-Stiftung. Thema deutsche Sprache. Ein neues Wort zieht in den Duden ein. Es erinnert den Experten an, ja, an wen? An Loriot. Das Wort ist kurios. Das Wort heißt Vorständin. Eine Vorständin ist ein weibliches Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft. Wir haben diese Woche ein Interview im Fokus vorliegen mit einem Wortschatzhüter, der heißt Werner Scholz-Stubenrecht, der ist 64 und der ist Chefredakteur des Duden. Duden ist, was hier so die königliche Akademie der spanischen Sprache ist, das ist in Deutschland der Duden. Klingt nicht so pompös, aber ist vielleicht ähnlich effektiv. Herr Scholze, Vorständin im Duden. Ein Indiz, dass die Frauen es gepackt haben. Eher ein Zeichen, dass Frauen auf gutem Weg sind. Und daran müssen sich die Männer gewöhnen. Da bin ich zuversichtlich. Wir sagen ja auch nicht mehr Fräulein. Wir müssen dazulernen. Wenn es einen Vorstand Hoppenstedt geben kann, dann auch eine Vorständin. Wie kommen Sie ausgerechnet auf Hoppenstedt? Loriots Fans wissen das natürlich. Vielleicht hat sich in mein rückständiges männliches Unterbewusstsein gerade Loriots Sketch von Frau Hoppenstedt eingeschlichen, die ihr Jodeldiplom macht, damit sie was Eigenes hat. Welche neuen Frauenwörter haben Sie noch im Programm? Die Angsthäsin wird in letzter Zeit häufiger verwendet. Und wir haben nicht die Aufgabe, irgendetwas zu unterdrücken, nur weil es ungewohnt ist. Päpstin und Kanzlerin haben wir schon. Was kann jetzt noch kommen? Wohl eher die Nachhut. Sogar die Gästin ist als seltene Form bei uns verzeichnet. Europa hat den Friedensnobelpreis bekommen für seine Friedenseinsätze in aller Welt, so heißt das, so freundlich. Rund 6000 deutsche Soldaten sind zurzeit in internationalen Konflikten engagiert. Mission Weltfrieden heißt das offiziell. Was dahinter steckt, wenn man das im Einzelnen untersucht, ist einfach der koloniale, neokoloniale Schmutz, Krieg, Kampf um Einflusszonen, um Rohstoffgebiete. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Weltkarte. Wo sind überall deutsche Soldaten? Im Kosovo sind noch 741. Die sind da seit 1999, als die NATO Jugoslawien kaputt bombardierte. Sie haben bis 2018 ein Mandat und die Kosten waren bisher 3,26 Milliarden. Im Sudan sind Soldaten 9. Sie haben ein Mandat bis zu 50. Bis zu 50 Soldaten dürfen sich da aufhalten. Im Südsudan sind es nur 15 seit Juli 2011. Sie haben aber bis zu 50 ein Mandat. In der Demokratischen Republik Kongo, das klingt so lustig, Demokratische Republik, da gibt es 2 Soldaten. Sie haben bis zu 50 im Mandat stehen. Die Europäische Union, heißt es offiziell, hilft, Armee und Polizei des Landes nach dem langen Bürgerkrieg zu reformieren. Deutsche Soldaten unterstützen die EU-SEC genannte Mission. In der Türkei sind mittlerweile schon 300. Es geht um den Syrienkrieg, den Krieg gegen Syrien. 300, Mandat bis zu 400. Das ging schon in diesem Januar los, um, wie es offiziell heißt, ein übergreifendes Syrien-Konflikt auf den NATO-Partner Türkei zu verhindern, verlegt Berlin Patriot-Raketen und Soldaten in die Türkei. Einsatzdauer vorerst nur ein Jahr. Dann sind Deutsche im Libanon, 147, die sollen da auch für was? Für Ruhe sorgen, für Ruhe und Ordnung. In Uganda sind 12. Beginn 2010, Mandat bis zu 20. Die meisten sind derzeit im bürgerkriegszerrissenen Afghanistan. Das sind 4.456 Soldaten. Das kostete bisher 6,95 Milliarden, was man damit alles hätte machen können. Und die meisten deutschen Sicherheitskräfte sind derzeit am Hindukusch im Einsatz, als Teil der NATO-geführten ISAF, International Security Assistance Force. Ihr Auftrag lautet, der afrikanischen Regierung beim Wiederaufbau und bei einer demokratischen Entwicklung zu helfen und so weiter und so weiter. Blablabla. Ist natürlich praktisch für die Heroinbasis. Die Mondfelder blühen wieder auf. Seit die NATO das Land übernommen hat, ist die Heroinproduktion um ich weiß nicht wie viel 1000% gestiegen. Waffenverkäufe laufen auch wie geschmiert und eine Marionette, Karzai, in Afghanistan mit seinem absolut korrupten Bruder, das geben sogar die NATO-Generäle selber zu. So viel Korruption kann man sich gar nicht vorstellen, wie sich da abspielt. Diesen neuen Sumpf, diesen jetzt unter NATO-Halbkontrolle stehenden Sumpf, den verkaufen sie uns als Beitrag zur Demokratisierung des Landes. Frauen werden weggesperrt, Frauen werden auf dem Weg zur Schule Mädchen zusammengeschlagen, mit Säure übergossen, niedergeprügelt, weil sie einfach ihr Recht wahrnehmen, zur Schule zu gehen. Das haben sie nicht hingekriegt, deshalb ist das auch eine Farce und eine Lüge, dafür Demokratie zu sorgen. In Somalia gibt es 323 Soldaten, Seit Juni 2008 sind die da, bisherige Kosten 241 Millionen. Was in Somalia passiert, ist eigentlich mehr eine strategische Sache. Da geht es darum, die Seewege freizuhalten für den Abtransport von Rohstoffen und auch für strategische Ziele. Das heißt, Deutschlands, deutsche Waffen, deutsches Geld, hieß es früher, morden mit in aller Welt oder helfen zumindest mit. Und da hat sich nicht so viel dran geändert. Oder Kanonen statt Butter, ne? Ja. Das passt doch auch wieder. Genau. Oder Kalaschnikow statt Süßigkeiten für die Kinder. Das passt ja. Dann gibt es das Neueste von Peer Steinbrück, dem Immobilienmakler-Freak, der jetzt als SPD-Kanzlerkandidat auftaucht und den kleinen Leuten helfen will. Wo er sie, sobald er an der Macht ist, wird er sie verkaufen an die internationalen Hedgefonds. Das ist klar. So ein Spezimen hat jetzt einen PR-Coup gelandet. Peer Steinbrück, Kanzlerkandidat der SPD, besuchte nämlich am Montag vergangener Woche die norddeutsche Provinz. Dort fand sein erstes, Achtung, Wohnzimmergespräch statt. Das ist übrigens ein Format aus dem Wahlkampf von US-Präsident Barack Obama. Der hat Wohnzimmergespräche geführt. Der hat ganz einfache Bürger besucht, hat sich zu denen ins Wohnzimmer gesetzt und sich mit kummervollem Gesicht deren Sorgen angehört. Die Sorgen der kleinen Leute. Das will Steinbrück jetzt nachmachen. Der unnahbar wirkende Steinbrück, wenn man ihn sieht, denkt man, mein Gott, gebt dem Bulldoggen ein Stück Fleisch, aber bindet ihn fest. Dieser unnahbare Steinbrück soll mit einfachen Leuten ins Gespräch kommen. Ungefiltert, unbeobachtet, ohne Presseleute und Kameras. So die Idee. Er werde sogar einen Eierlikör mittrinken, hatte Steinbrück versprochen. Und tatsächlich sah es so aus, als ob das Konzept ein Erfolg wurde. Der Kandidat kam zwar zu spät, hat aber reichlich Streuselkuchen und noch mehr Zeit im Gepäck. Toll, lecker, Streuselkuchen mitgebracht. 90 Minuten lang diskutierte er mit der Gruppe, mit der kleinen Gruppe von einfachen, sorgenvollen kleinen Leuten über politische Themen wie Löhne, Gesundheit oder Pflege. Am Ende hatten alle das Gefühl, an einem tollen Abend teilgenommen zu haben, berichtet Gastgeber Thomas Mudra Bebnowski. Das böse Erwachen folgte tags darauf, als sich über den Kurznachrichtendienst Twitter die Nachricht verbreitete, dass die Tochter der Bebnowskis früher im Büro von SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil tätig war. Showtime twitterte ein Internetnutzer und Online-Medien geißelten die Veranstaltung als Farce. Steinbrück habe nicht einfache Bürger, sondern treue Genossen besucht. Von wegen ungefiltert, es roch nach Inszenierung. Ein Name für das neue Fettnäpfchen war schnell gefunden. Eierlikör-Gate. Steinbrück hat also sein Eierlikör-Gate. Aber man muss doch zugeben, ne? Also dazugelernt haben sie was, die Sozialdemokraten. Ne? Früher waren ja diese Public Relations Gags, das waren ja mehr eine Sache von den Rechten. Die konnten das besser, die sind da näher dran. Ne? Aber inzwischen haben sie doch gelernt. Aber in 4 Jahren könnten sie ja dann vielleicht statt Wohnzimmergespräche Schlafzimmergespräche machen. Ne? Zum Beispiel mit der Tochter von der Familie oder so. Also, das würde doch bestimmt auch gut ankommen. Besser nicht. Oder man könnte sie ein paar Wochen in einen Container sperren mit anderen einfachen Leuten und die dann auf den Kandidaten loslassen. Noch ein großes Thema jetzt in diesem Katastrophenblock. Es geht um Milliarden, die vernichtet werden täglich von korrupten, unfähigen, inkompetenten, dummen, dreisten, bösartigen, bis in die Haarspitzen gierigen Manager. Es geht um die Affäre der Arkandor-Pleite. Wer erinnert sich? Diese Affäre erreicht einen neuen Höhepunkt. Staatsanwälte ermitteln wegen aberwitziger Bonuszahlungen an Konzernmanager. Ich zeige dir nur mal ein Foto. Schau dir das Foto mal an. Das ist ein Manager, der schreit da wie ein satter Säugling vor Vergnügen. Er hat sich nämlich gerade 2,29 Millionen Euro in die eigene Tasche gesteckt. Ex-Arkandor-Boss Thomas Middeldorf erhielt im Dezember 2008 einen Sonderbonus von, ich wiederhole noch einmal, 2,295 Millionen Euro. Wofür? Für nix. Die hat er sich einfach genommen. Die Staatsanwaltschaft Bochum sagt dazu, pauschale und in keiner Weise konkretisierte Kriterien wurden zur Begründung der Bonusgewährung herangezogen. Der hat einfach gesagt, ich zahle mir diesen Bonus, weil ich so eine gute Arbeit geleistet habe. Ist dann zur Lohnbuchhaltung gegangen, hat sich den Check auf seinen Namen, auf sein Konto ausstellen lassen und hat sich das Geld einfach genommen aus einem Konzern, aus einer Firma, wo er selber hingeht und Anweisungen gibt, den einfachen Leuten, die die wirkliche Arbeit tun, die Löhne zu kürzen. Das ist Management. Er hat auch einen sehr teuren Hang zum Luxus, dieser Mann. Man sieht hier sein Traumboot. Der hatte nämlich eine Nobeljacht gechartert. Die satten Prämien, wo lassen diese Manager ihre Prämien, die konnte der Ex-Arkandor-Boss gut gebrauchen. So für die Luxusjacht Medici, die er über mehrere Jahre gemietet hatte. Das ist ja auch ein aktuelles Thema hier in Barcelona. Abramovich von Chelsea will ja hier einen Luxusjachthafen für die Superreichen installieren lassen, privat, also öffentlichen Hafenbereich privatisieren und dann diese Yachten an Typen wie diesen Middelhoff vermieten und den Bürgern von Barcelona natürlich ein Stück vom Hafen wegnehmen. Er hat auch eine Ferienimmobilie in Frankreich. Die kostet natürlich auch sein Geld. Seinen nur das beste Ansatz setzte Middelhoff noch im Job um. Statt sich in einen Linienflieger zu setzen, ließ er gern einen Privatjet anmieten. Oft aus der Flotte seines Vermögensverwalters. Aus der Flotte, das heißt, sein Vermögensverwalter hat eine Flotte von Privatjets. Das sind ein paar Nachrichten aus dem Leben der Reichen und Berühmten. Ich zähle die jetzt nicht alle auf. Diese ganze Arkandor-Affäre ist sehr, sagen wir mal, hässlich. Da sind einige Heuschreckengesichter, die man da nennen könnte. Da ist zum Beispiel Marc Sommer, Ex-Leiter der Versandsparte von Arkandor. Der bekam im Dezember 2008 einen Turnaround-Bonus. Werner, halt dich fest. Turnaround-Bonus. Die nennen das amerikanisch, dann weiß kein Schwein mehr, was das ist. Das ist 600.000 Euro wert, dieser Turnaround-Bonus. Auch hierzu sagt die Staatsanwaltschaft Bochum, es ist nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage dieser Bonus gewährt werden sollte. Dann haben wir einen, auch so einen Hamsterbacken lächelnden Management-Typen, der heißt Peter Wolf, der 2 Jahre die Karstadt-Warenhäuser leitete bzw. kaputt wirtschaftete. Der kassierte im Juli 2008 einen Sonderbonus von 3 Millionen Euro für den Verkauf der Karstadt-Immobilien. Ein Zeuge sagt aus, da Wolf in diesem Bereich nicht zuständig war, kann ich mir nicht vorstellen, was er in diesem Projekt gemacht haben sollte. Der hat nichts gemacht, der hat einfach nur kassiert. Der hat sich da reingesetzt und hat kassiert. Manager dürfen das, die sind unantastbar. Und dann als letzten gucken wir uns ein ganz interessantes Gesicht an. Der guckt ziemlich miesepetrig, obwohl er sich gerade 150.000 Euro in die Tasche gesteckt hat. Das ist Ex-Arkandor-Personalvorstand Matthias Bellmann. Der erhielt nämlich im Dezember 2007 diesen Sonderbonus von 150.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Bochum sagte hierzu, wie im Vorjahr nur eine floskelhafte Begründung ohne konkrete Leistungen auch nur im Ansatz zu benennen. Und jetzt haben wir auch die Übersetzung hier für Turnaround Bonus. Bei Manager Sommer fehlte den Ermittlern die Grundlage für den, Achtung, Restrukturierungsbonus, das heißt Turnaround-Bonus in Höhe von 600.000 Euro für das Geschäftsjahr 2007, 2008 und so weiter und so weiter. Und könnte man das nicht übersetzen mit Rundumschlag-Bonus oder so? Ja, irgendwie oder Smash-Around-Me-Bonus. Irgendein ja, aber das, angelsächsischen Quatsch. Diese Typen und die gleichen Leute aus dem Finanzsektor, das sind die die Welt bestimmen. Ja? Das sind ja unsere Politiker dagegen arm wie Kirchenmäuse, ne? Trotz Bestechung. Aber das ist auch logisch irgendwo, weil die sind dann kleine untergebene Befehlsempfänger, aber wer die Richtlinien bestimmt, wo es lang geht, das sind die. Und das sind die, die sich jetzt gerade in Davos wieder getroffen haben. Ne? Da sitzen sie einmal im Jahr zusammen. Ein paar Politiker sind auch dabei und schwätzen so, wo es gefährlich ist, wo man was tun muss und wie können wir garantieren, dass wir weiterhin uns noch mehr bereichern. Ne? Das Neue ist, was sie jetzt draufsetzen offenbar, ist Klimaschutz. Ne? Das ist doch fantastisch. Aber natürlich so, mit Anlagen und Investitionen, dass sie dran verdienen. Das ist jetzt die neueste Masche. Ja. Und zu dem, was du gesagt hast, hier Yachthafen, Luxus-Yachthafen inmitten von Barcelona ist offenbar das, was wir jetzt am dringendsten brauchen, ja. Dass die Leute da hier ankommen und Geld ausgeben ins Spielcasino. Da will man jetzt die Normen, die Restriktionen wieder abbauen für Spielcasinos, dass sie zum Beispiel 24 Stunden aufmachen können. Kinderarbeit, genau, Prostitution, genau wie Waffenbesitz. Ja. Und das ist die Entsprechung hier in Barcelona dazu, unter der Federführung von CiU. Also genau die Partei mit ihrem Nationalismus, die gegen die PP ist. Ne? PP Madrid, CiU hier Barcelona. Auf diesem ideologischen, nationalistischen Niveau sind sie, schlagen sie sich und fetzen sie sich. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel eine Mehrheit zu kriegen für diesen Luxus-Yachthafen, da stimmen sie dann wieder zusammen, die CiU und die PP, ne? Wie bei diesem Russen-Mafia in Lloret auch, ja. Da war es genauso, dass sie zusammen beschlossen haben, dem die Steuer zu erlassen, nicht zu erleichtern. Naja, da gibt's ja was zu holen. Da gibt's ja Geldscheine in die Tasche gesteckt. Da sind sie sich einig, wo sie Geld riechen, da zählt keine nationale Identität und gar nichts. Wo Geld gerochen wird, da wird gnadenlos hingelangt und da wird sich verbündet. Jo, noch zum Schluss dieses Katastrophenblocks die Nachrichten vom Tage. In 100 Sekunden. Hören wir uns das auch nochmal kurz an. Vielleicht gibt's da was Interessantes zu kommentieren. Gucken, ob das Video sich öffnet. Naja, das Video öffnet sich nicht. Wir müssen heute auf die Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD verzichten. Aus einem uns unerfindlichen Grunde öffnet sich das Video nicht. Machen wir Schluss mit der heutigen Katastrophenshow und bringen wir ein bisschen ruhige Musik zum Abschalten. Sagen, was du aus mir gemacht. Ich fliehe vor den Tagen und liebe nur die Nacht. Die Nacht ist mir so golden, wie sonst kein Tag mehr war. Da träume ich von einer holden Frau mit blondem Haar. Seligen Dingen, die mir ein Blick verhieß. Da höre ich Lieder klingen, fernher vom Paradies. Da sehe ich Wolken jagen und schaue lang in die Nacht. Sagen, was du aus mir gemacht. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda. Es ist wieder mal Samstagmorgen und ich wache plötzlich auf von einem Klingeln an der Tür. Doch ich mach mir da nichts draus, ich bleibe besser liegen, ist mir eigentlich auch egal. Aber nach tausendmal Klingeln habe ich keine andere Wahl. Vor der Tür steht ein Mann mit einem grauen Kittel an. Als er dann zu reden anfängt, kann ich vage die Lage erkennen. Denn er ist der Hausmeister und er sagt, wenn ich so ein Lärm wie letzte Nacht noch einmal mach, hätte ich den letzten Tag in dieser Wohnung verbracht. Er meckert, er kleckert nicht, er klotzt, er motzt. Und ich hätte ihm fast vor seine Füße gekotzt. Trotz alledem redet er immer noch. Und es wird schlimmer doch, nachdem ich in mein Zimmer kroch. Holte eine Flasche aus der Tasche, einen Flachmann. Man versteht sich unter Nachbarn. Er leert den Schnaps mit einem Schwung. Er sagt, er könnte mich verstehen, er war ja auch mal jung. Ganz väterlich quält er mich mit einem Schwank aus seinem Leben. Das war zu viel für mich, ich muss mich übergeben. Daneben, dabei war die Party fett. Endlich ist der Kerl gegangen und ich kann wieder ins Bett. Das war alles nicht so schlimm, ich nehme es mit Humor. Doch schläft es sich schlecht mit Frikadelle am Ohr. Gestern Nacht erst um 8 in der Haier. Naja, es ging ganz gut los. Um 9 ging das Geknutsche los. An meinem Bier mich haben, freute ich mich auf den Abend. Ich stehe am Buffet, wobei ich Chips aus meinem Mund pule. Hey, ist das nicht Fips aus meiner Grundschule? Cool, ey, wir stoßen an auf alte Zeiten. Leider lässt er sich dazu verleiten, Nüchtigkeiten zu verbreiten. Zu gescheiten Kommentaren ist er offenbar nicht fähig. Und ich einschlafe, dann geh ich lieber fieberhaft. Überlege ich, auf welchem Wege ich diesen Mann wieder loswerden kann. Er fragt mich nach Aspirin. Mal sehen, vielleicht hab ich noch Arsen für ihn. Er redet wie ein Laber, sagt nicht gerade interessant. Dafür aber Schabernack ohne Sinn und Verstand. Ich hasse Leute, die nicht merken, wenn sie nerven. Nur mit Dichtung von eigenen Werken um sich werfen. Noch einen Mucks und ich schicke ihn Flux. Mit dem Flux-Kompensator zurück in die Vergangenheit wie Michael J. Fox. Der Typ ist doch dicht wie Fort Knox. Hört nicht auf zu texten. Ich merke schon, mir wächst ein Kropf am Kopf. Mann, ich bin herbivor. Ich ess kein Fleisch, nimm das Sack aus meinem Ohr. Mittagessen, essen leckeres Gericht. Es klingelt laut an der Tür und ich erschrecke mich. Mittagessen in den Augen, richtig sehen kann ich nicht. Mach die Tür auf, jemand drückt mir eine Bibel ins Gesicht. Hallo mein Sohn, ich wollte mit dir über Gott sprechen. Und an dieser Stelle wollte ich das Gespräch abbrechen. Doch der Typ redet weiter über seinen Überschein. Die Mundwinkel voller Schleim, oh nein, er kommt rein. Sex vor der Ehe, das ist Sünde, mein Sohn. Du sollst deine Unschuld bis zur Hochzeitsnacht schonen. Er zeigt mir Bücher, bunte Bilder mit bibeltreuen Brüdern. Und er sagt zu mir, mein Sohn, willst du überleben? Musst du mir etwas geben und Gebete reden? Er redet über Engel, über Himmel, über Erde. Er redet über Frieden und wie ich erlöst werde. Er lächelt mich an und sagt, wie glücklich er ist. Und mir wird klar, der Typ heißt Schmidt und ist Christ. Und er redet und er redet und er redet und er redet und er redet und er liest mir etwas vor. Und weil er redet, weil er redet, weil er redet, weil er redet, wächst mir eine Frikadelle am Ohr. Und aufgrund dieser Frikadelle höre ich ihn seit Stunden nicht. Doch er redet und er redet und er redet und er redet. Er redet und ich werde ohnmächtig. Baby, red mir ein Frikadelle am Ohr. Frikadelle, komm her, hör zu. Red mir ein Frikadelle am Ohr. Baby, red mir ein Frikadelle. Na komm, hör zu. Red mir ein Frikadelle am Ohr. Baby, red mir ein Frikadelle. Red mir ein Frikadelle. soy Amparo y les voy a cantar La Grejema Mespinrade, exclusiv für Niemandland. Meine Ruhig, mein Herz ist wehr, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Vor ich ihn nicht hab, ich mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergelt. Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt. Schönen Gruß an Lauda. Die hat hier Gretchen am Spinnrade gesungen. In einer sehr eigenwilligen, kastellanisch-deutschen, andalusisch-deutschen Weise. Gretchen am Echpinrade. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass ich ins Theater gehen würde, letzten Samstag. Ich bin da gewesen. Das Theaterstück war im Teatre Villarroel. Adresse desconeguda, Adresse unbekannt, von Katrine Kressmann-Taylor. Regie führt Juice Omar. Die Aufführung vom vergangenen Samstag, dem 26. Januar 2013, im Villarroel Theater hier in Barcelona, in der Calle Villarroel. Es war voll besetzt bzw. ausverkauft. Die Bühne ist eine Zentralbühne, von Zuschauern umgeben. Das kann für die Schauspieler unbequem sein, aber die fühlten sich pudelwohl. Beide Schauspieler, Luis Omar und Eduard Fernandez, gingen vor Beginn der Aufführung rum und verteilten Kekse ans Publikum und begrüßten einzelne Leute per Handschlag und mit einem Lächeln. Auf der Bühne ein Teppich, zwei Stühle, ein Tisch am Rande und eine Schachtel, in denen die Briefe sind. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Adresse desconeguda, Adresse unbekannt, ist ein Zwei-Personen-Stück. Die Freunde Martin und Max, gespielt, wie gesagt, von Luis Omar, der auch Regie führt, und Eduard Fernandez, pflegen ihre enge Freundschaft in einem Briefwechsel weiter, nachdem Martin von San Francisco in seine Heimat Deutschland zurückkehrt, nämlich nach München, während Max in den USA bleibt, wo er einen doch sehr gut florierenden Kunsthandel führt. Beide Freunde sind Deutsche. Das Stück spielt zur Anfangszeit des Dritten Reiches im Herbst 1933. Martin entwickelt Verständnis für die neue Ordnung in Deutschland. Er fühlt sich als Arier im Einklang mit den großen Ideen des Nationalsozialismus, wie er schreibt. Einiges gefällt ihm natürlich nicht, das gibt er zu, diese hässlichen Szenen auf der Straße, wo da Menschen und jüdische Bürger zusammengeschlagen werden, aber er sagt, das müsse man in Kauf nehmen, bei allen großen Bewegungen gäbe es auch kleinen Unrat, den man akzeptieren müsse. Max macht sich natürlich große Sorgen und äußert sie auch, denn er ist Jude und erkennt sofort die Bedrohung durch den hitlerschen Rassenwahn. Beide Schauspieler überreichen sich Brief auf Brief, lesen, sprechen die Gedanken laut aus, ein jeder die seinen. Es gibt also nur einen Briefwechsel, der gesprochen wird. Eigentlich von der Inszenierung her eine tolle Idee, sehr gut gemacht. Max hat eine Schwester, die ist Schauspielerin, jüdische Schauspielerin, und sie ist natürlich sofort in Lebensgefahr, weil sie in Deutschland geblieben ist. Sie muss sich im Gestapo Deutschland verstecken. Max bittet Martin um Hilfe. Martin verweigert dem Freund die Hilfe, als dieser ihn natürlich bittet, die Schwester zu retten vor den Schergen. Im Gegenteil. Martin schreibt Max einen langen Brief, in dem er ausgiebig schildert, wie die Schwester an seine Tür klopfte abends und er sie von sich weisen musste. Max müsse dafür Verständnis haben, es ging um seine Karriere, er mit einer Jüdin im Haus wäre sofort mit in Verdacht, Juden Unterschlupf zu geben, und das hätte ihn praktisch vernichtet. Freundschaft schlägt in Verbitterung und Hass um. Martin, der Arier, bekleidet mittlerweile ein hohes Amt im Reich. Die von Max geliebte Schwester wird von Sturmtruppen ermordet. Der Jude Max beginnt, einen Racheplan auszuführen. Auch dieser Plan wird, und das ist genial inszeniert in diesem Theaterstück, durch Briefe ausgeführt. Adresse unbekannt ist ein sehr solides Theaterstück. Handlung und Entwicklung sind fesselnd und zeigen uns die Abgründe der menschlichen Seelen. Ein Stück über das Leben in einer Diktatur. Die Schauspieler Luis Omar und Eduard Fernandez überzeugen absolut durch ihre meisterhafte Beherrschung der Schauspielkunst. Das Stück ist übrigens in katalanischer Sprache. Jo. Gita Alpar. Geboren wird sie in der ungarischen Hauptstadt Budapest als Gita Kalisch. An der dortigen Musikhochschule lässt sie sich zur Opernsängerin ausbilden und ist bald an den führenden Häusern in Europa zu Gast. Ende der 1920er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wird Berlin ihr neues Domizil. Dort verlegt sie sich auf die Operette und brilliert darüber hinaus in Filmen und auf Schallplatten. 1932 heiratet sie den Schauspielerkollegen Gustav Fröhlich, der sich aber bald dem Druck, Achtung, der Nazischergen beugt und sich wieder von ihr trennt. Gitta Alpar ist gezwungen zu fliehen. In Kalifornien, an der Westküste der USA, findet sie schließlich ihre neue Heimat. Sie starb 1991. Ein Beispiel dafür, wie die Menschen, wie auch in dem Theaterstück geschildert, zum Schlimmsten und zum Schmutzigsten fähig waren, wenn die Diktatur sie entzweit. Gustav Fröhlich wurde aufgefordert von den Nazis, sich von seiner Frau zu trennen. Das muss man sich einmal vorstellen. Und er tut es auch. Sagt man sich adieu, aus dem Album Geliebt, Verjagt, Ermordet, jüdische Künstler und ihre Hits der 20er und 30er Jahre, hörten wir ein Lied von Gitta Alpar. Dann gibt es etwas Neues von Heino. Wer erinnert sich, Werner? Du kennst so Heino? Ja. Mit der blonden, der blonde Heino mit der schwarzen Brille. So intime Freunde waren wir nicht. Nee, ne? Nee. Aber der ist ja ein Begriff. Ja, ja. Gut, Heino hat etwas gemacht, was, da kann man nur sagen, Respekt. Hören wir erstmal ein paar Takte aus einem Lied von ihm, das sehr charakteristisch ist. Und? Ja. Die schwarze Barbara. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Barbara. Barbara. Was mir an dir gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so himmelblaue Augen und eine purpurrote. Ja, was hat Heino gemacht? Heino bringt ein neues Album raus. Da erwartet man jetzt natürlich Hilfe. Es geht weiter. Der 74-Jährige singt darauf aber Songs von anderen deutschen Bands nach. Klar, dass das für Wirbel sorgt, denn keiner erwarte von einem Schlagersänger Coversongs, Achtung, von den Ärzten, Nena oder Rammstein. Das Album heißt Mit freundlichen Grüßen und die neue Mucke klingt richtig lustig und ist unglaublich gut produziert, heißt es. In der Bild-Zeitung wurde verlautet, dass sich die Rockstars über Heinos gecoverte Songs riesig aufregen. Dort fielen so Zitate wie das letzte, dass dieser A unsere Lieder singt. Du hältst mich nie. Was denkt sich dieser Schunkeloper, der soll seine Rentnerschnulzen trällern? Und aus dem Rammstein-Umfeld soll es laut Bild heißen, die Band fände das zum Erbrechen. Wie sich jetzt aber herausstellt, waren diese Zitate und Behauptungen frei erfunden, meine Damen und Herren. Die Band Rammstein distanzierte sich von dieser Aussage und veröffentlicht auf ihrer Facebook-Seite und ihrer Homepage eine Gegendarstellung. Bild hat also mal wieder alles erfunden, um Publicity zu machen, klar. Darin heißt es, Rammstein haben mit Befremden, die heutige Berichterstattung der Bild-Zeitung zur Kenntnis genommen, die Band befände sich in einer Auseinandersetzung mit Heino. Mit Heino zu seiner Coverversion des Rammsteins-Titels Sonne. Das ist nicht der Fall. Rammstein hat sich hierzu nicht geäußert. Die im Text genannten Zitate, die der Band in den Mund gelegt werden, spiegeln ausdrücklich nicht das Meinungsbild von Rammstein wider. Marius Müller-Westernhagen äußerte sich wie folgt. Dies ist ein freies Land, singe, wem Gesang gegeben. Lässt du mich ein ins Kämmerlein? Man kann das natürlich auch als einen Rachefeldzug von Heino betrachten. Was oft gemacht wurde, ist, dass Rockbands und Punkbands sogar Heino gecovert haben. Wer erinnert sich noch an Norbert Hähnel und die Toten Hosen in den Anfangszeiten des Berliner Punk, Anfang der 80er? Da haben sie Heino gecovert, sind mit Heino-Liedern im SO36 auf Punkkonzerten erschienen. Norbert auch mit blonder Perücke, mit weißblonder Perücke, mit dunkler Brille, mit einem Clubjackett, hat sich da vor die Punk-Gemeinde gestellt und hat Blaublüte Enzian gesungen. Auch unsere Katastrophen-Hintergrundmusik in einer angepunkten Techno-Version. Und am Anfang hagelt es da Bierbüchsen, Heino, beziehungsweise der falsche Heino, der wahre Heino. Norbert Hähnel musste sich verstecken, hat aber dann trotzdem mutig weitergesungen und irgendwann gefiel das den Punks und ab da war er eine feste Größe im Berliner Punk-Kosmos, Mikrokosmos. Braucht Heino Geld? Geld brauchen immer alle, aber bei Heino hat das andere Gründe. Für ihn ist das sowas wie eine persönliche Abrechnung mit all denen, die sich jahrelang über ihn lustig gemacht haben, heißt es in der offiziellen Presseerklärung. Und jetzt zeigt er mal, wie deutsche Rock- und Popsongs im Heino-Style rüberkommen, auf eine sehr humorvolle Art. Auch das Albumcover ist sehr lustig, darauf sieht man Heino, wie immer mit Sonnenbrille, dazu einen schwarzen Totenkopfring am Finger, passt gar nicht zu dem, und unten steht groß auf gelbem Polizeiabsperrband das verbotene Album. Also sehr lustig, das ist Heino. Humor hat der Knabe, muss man ihm lassen. Ich war ja mal in Bad Münstereifel in seinem Café. Heino hatte ein Café in Bad Münstereifel. Ich weiß nicht, Werner, du bist ja nicht aus der Gegend. Nee. Wir sind da mal aus Gag hingefahren mit ein paar Freunden vor ein paar Jahren. Und da war auch nebenan der Heino Fanshop. Da kann man sich Heino-Perücken und also möglichen Fanartikeln kaufen. Und da haben wir also ein Käffchen getrunken, haben Mohnkuchen gegessen und haben die Kellnerin nach dem Meister gefragt. Und die meinte zu uns, ja, der kommt einmal die Woche und... Dann haben wir gefragt, und wie sind die Arbeitsbedingungen unter Heino? Und die hat, das klang wirklich ehrlich, die hat gesagt, der ist toll, der zahlt mehr als tariflich, er zahlen muss, und das wäre ein ganz toller Knabe. Natürlich, als Angestellte, was soll sie dazu sagen? Gut, die Rock- und Popbands können rein rechtlich nichts dagegen tun, dass Heino ihre Songs covert, solange er im Originalsong keine Veränderung vornimmt. Das ist erlaubt. Du kannst dir also, Werner, jeden Song nehmen, den es gibt, und kannst da selber deine Version singen. Das ist rechtlich okay. Wir haben mal bei den Ärzten nachgefragt, da war die Antwort von Bela B. kein Kommentar. Die Fantastischen Vier nehmen es mit Humor. Sie schrieben dem SWR 3 in einer E-Mail, viel Erfolg, Heino. Das Spannende an der Geschichte ist ja, dass er das schon jahrelang geplant hatte, aber keine Plattenfirma gefunden hatte, die das veröffentlichen wollte, weil sie keinen Ärger mit der ganzen deutschen Pop- und Rock-Szene wollten. Okay, Heino. Wir werden die nächsten Wochen vielleicht mal an das Album rankommen und werden dann ein paar Lieder vielleicht sogar spielen. Mit dem Original natürlich daneben. Das ist dann vielleicht interessant zu hören, was macht er denn draus? Schwarze Barbara, hast du ein Lieblingslied von Heino? Sollen wir noch eins hören? Doch. Dieser Coverversion hast du nichts gerade. Nee, da habe ich im Moment nichts. Da ist noch nichts hier. Ich guck mal gerade. Schade. Ein Heller und ein Bläser. Aber wenn wir, wenn man das machen kann, legal, wenn man ohne was zu verändern die Lieder singen darf, ja, dann könnten wir ja doch nächstens hier mal singen. Ja? Wir ja, beide. Ich habe hier alte Kameraden übrigens. Moment, alte Kameraden. Heino. Mal gucken, es kommt erstmal wieder so eine lästige Reklame hier auf dem spanischen YouTube. Die bringen dann immer lästige Reklamen. Aber jetzt, jo. Freunde, bald wird's eine lange Nacht, weil wir alte Kameraden sehen. Freunde, heute wird ein... Da marschiert natürlich manch brauner Sumpf im Hintergrund, wenn man diese Töne hört auf Deutsch, ne? Was meinst du? Wir sind dann dazu, wir sind die Moorsoldaten, dann gleicht sich das wieder ja. Hoch soll sie leben, ein Schlag der Reben, darauf freuen wir uns sehr. Singt und lacht durch die ganze Nacht, denn wir haben lang uns nicht gesehen. Singt und lacht, bis der Tag erwacht, weil wir immer zueinander stehen. Jo, das reicht. Das war also Heino, alte Kameraden, die Lyrics. Ein Lied übrigens, das von einem Album aus nicht sehr alter Zeit ist. Das Album ist von 2009. Da hat er nochmal den ganzen alten Sumpf nochmal neu eingespielt, der Heino. Ja. Gut, fast schon zum Abschluss unserer Sendung. Noch ein bisschen Humor mit Fanny. Da habe ich ein tolles Lied entdeckt. Moment. Fanny van Dannen. Der ist natürlich politisch auch immer recht unkorrekt. Ist keine Heino-Version, aber es ist eine Version, die hat er für sich geschrieben und dann hat er den Toten Hosen erlaubt, dieses Lied auf einem Album zu produzieren als Punkrock. Fanny van Dannen, lesbische, schwarze, Behinderte. An allem sind die Männer schuld, Machos meistens weiße. Sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Sie regieren diese Welt, sie haben zu viel Macht. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische, schwarze, Behinderte können ätzend sein. Strafeine bei Obi, sie fuhr in ihrem Rollstuhl, drängelt sich an der Kasse vor und zahlt dann auch noch voll cool. Mit einem 1000-Markschein, sie hatte nur 10 Schrauben, das würde sich doch ein normaler Deutscher nicht erlauben. Da schimpfte die Kassiererin und alle stimmten ein. Auch lesbische, schwarze, Behinderte können ätzend sein. Und draußen auf dem Parkplatz, da fuhr sie mich fast um. Sie sagte nicht Entschuldigung, sie brüllte, bist du dumm. Ich bremse auch für Männer, stand groß auf ihrer Brust. Da hab ich so spontan kein gutes Wort gewusst. Ich hätte fick dich rufen sollen, das fiel mir zu spät ein. Auch lesbische, schwarze, Behinderte können ätzend sein. Natürlich bin ich kein Rassist, ich hab vorm Kopf kein Brett. Die meisten lesbischen, schwarzen Behinderten sind alle furchtbar nett. Man sieht sie viel zu selten in keiner Fernsehshow. Nicht mal in der Lindenstraße, ich weiß nicht wieso. Geht dieses Lied noch weiter? Die Antwort lautet nein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Dankeschön. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ja, die letzten Minuten laufen im Niemandsland. Was gibt's am Wochenende? Werner, wirst du protestieren gehen? Ich glaube, es ist eine Demo angesagt gegen die Korruption. Ja, ich glaube sogar heute um 18 Uhr, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt keine konkreten Veranstaltungen im Kopf, nur außer der einen, was ich vorher schon gesagt habe. Also ich würde es allen Hörern und Hörern empfehlen, wer heute Lust drauf hat, mal so richtig aus ganzem Herzen mal höhnisch zu lachen, soll sich die Stellungnahme von Rajoy reinziehen, wenn der da vor die Presse tritt, um dann seine Verlautbarung da abzugeben zu diesem Bestechungsskandal in seiner Partei. Also hoffen wir, dass das viele Leute mitkriegen und sich empören, sodass in den nächsten Tagen der Polizeischutz für die PP-Zentralen in Spanien noch mehr verstärkt werden muss als jetzt schon. Ja, Ja, wir erinnern nochmal, was wir eingangs gesagt haben. Diese heutige Niemandsland-Sendung stand natürlich ganz im Zeichen, zumindest die erste Stunde, der Korruption hier in Spanien. La Tribu de los Sobres, das ist die Bande der Briefumschläge, da sieht man sie alle. Da sieht man also Aznar, der hat es auch gekriegt, Werner ist raus, Aznar ist auch dabei. Bei den Umschlägen? Ja, bei den Umschlägen ist auch dabei. Ja, Aznar ist auch dabei. Ich lese mal kurz die Namen. Aznar, Rajoy, Cospedal, Rato, Mayor, Oreja, Álvarez Cascos, Arenas, Acebes, Trio. Ninguno se resiste. Ja, hier geht's noch weiter. Niemand hat sich, sagen wir mal, bisher geäußert, wie viel er das davon gekriegt hat. Und auch, was man auch klären muss, was ist denn aus dem Geld geworden? Wo hat er das denn hingebracht? Nach Hause oder auf seine Bank oder in seine Tasche? Oder hat er da ein Reitpferd gekauft oder was haben die alles gemacht? Alles verbaut. Oder Zitronenplantagen in Argentinien und Yachten und da ist alles drin. Gut. Ein Land versinkt in seinem eigenen Sumpf, ein Land nicht, aber eine Regierung. Und die Regierung versucht natürlich, das Land und die Menschen mit in den eigenen Sumpf zu reißen. Wir werden dagegen angehen, wir werden protestieren. Niemandsland verabschiedet sich. Tschüss Werner, alles Gute. Tschüss, bis nächste Woche. Die heutige Sendung ist ab Montag etwa im Podcast zu hören, nachzuhören unter www.niemandsland.contrabanda.org. Ein wunderschönes Wochenende. Bleibt an den Radios. Es gibt noch mehr hörenswerte Sendungen hier auf 91.4 FM bei Contrabanda. Yo, agur. Auf Wiederhören. Tschüss. Radio Libre de Barcelona.